An einem Tag wie heute stehen wir ungefähr um kurz nach 6 auf, weil die Kinder um 7:30 in die Schule müssen. Dann versuche ich ihnen irgendwas Essbares einzureden, was meistens aber nicht funktioniert, weil kein normaler Mensch kann schon so früh was essen. Dann bringe ich die Kinder mit dem Auto, weil die Schule in einem Vorort ist, wo wir vorher gewohnt haben. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, ist es kurz vor 8. Das heißt, ich sitze dann schon kurz vor 8 am Schreibtisch. Dann muss ich so schnell wie möglich umschalten, weil natürlich auch nicht so viel Zeit ist, bis die Kinder um 12:30 schon wieder aus der Schule kommen. Weil dann muss ich mich ums Mittagessen kümmern, weil die in der Regel einen Mordshunger haben, der dann keinen Aufschub duldet. Nach dem Mittag machen die Mädchen dann Hausaufgaben und manchmal lassen sie mich sogar kurzen Mittagsschlaf halten. Nachmittags arbeite ich meistens nicht, weil das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, mit Kindern sich wirklich so auf schöpferische Arbeiten zu konzentrieren. Außerdem muss ich die Kinder zum Reiten und zum Ballett fahren und das ist äußerst schwierig, sich dann mit so einem unterbrochenen Ablauf irgendwie auf was Künstlerisches zu konzentrieren. Wenn die Kinder dann abends im Bett sind, dann habe ich noch ungefähr 2 bis 3 Stunden, um nochmal richtig zu arbeiten. Und dann komme ich doch schon in der Regel auf so einen 7 bis 8 Stunden Arbeitstag. Aber häufig ist es halt auch so, dass ich dann so kaputt bin, dass ich es nur noch schaffe, die nächsten Vorarbeiten für den nächsten Tag vorzubereiten. Zurzeit arbeite ich an einem Projekt einer Klangcollage über den Nordschwarzwald, ein Auftrag der Europäischen Kommission, der so zustande kam, dass mich jemand, mit dem ich zusammen Fußball spiele, ansprach, der nämlich Leiter ist des Naturschutzzentrums am Ruhestein, ob ich Interesse hätte, sowas zu übernehmen. Und ich dachte natürlich, das ist ja sehr reizvoll auch für einen Komponist, sich mal von seinem Schreibtisch zu erheben und in freier Wildbahn Klänge aufzunehmen. Außerdem wird man natürlich durch diese Arbeit auch sensibilisiert für die Klänge der Umgebung. Wenn man zum Beispiel morgens im Bannwald liegt und den Auerhahn bei der Balz beobachtet oder stundenlang nachts den Eulen zuhört. Und wenn man diese Klänge zuordnen kann, bekommen sie natürlich auch eine Bedeutung. Das ist eine direkte Bereicherung auch der persönlichen Wahrnehmung. Und insofern wirkt sich das natürlich auch auf meine weitere kompositorische Arbeit aus. Parallel zu dem Schwarzwaldprojekt arbeite ich zurzeit an einem Stück für Sopran, Cello und Klavier, einen Privatauftrag einer Frau aus Bielefeld, die für ihren Mann zum 65. Geburtstag dieses Stück haben will. Sie selbst ist Sängerin und will es zusammen mit ihrem Begleiter und ihrer Tochter, das ist eine sehr talentierte Cellistin aus München, am Abend dieses Geburtstags aufführen. Inhaltlich habe ich dabei als Vorgabe das Motiv des Gesangs einer Amsel, die letzten Sommer in deren Garten gesungen hat. Das in reinstem A-Dur steht, benutze ich aber hauptsächlich nur die rhythmische Gestalt dieses Amselzitats. Da der Mann logischerweise nichts von dem Stück erfahren darf, ruft mich die Frau nur auf meinem Handy an und hinterlässt zum Beispiel so Nachrichten wie: Sie können mich noch bis 19 Uhr erreichen, da ist mein Mann nicht zu Hause. Und jeder, der das außerhalb des Kontextes hören würde, käme natürlich nicht auf die Idee, dass es sich dabei um ein reines Geschäftsgespräch handelt. Nach Ostern, hoffe ich auf einen Auftrag der Staatsoper Stuttgart. Wenn der nicht kommt, muss ich mir was Neues überlegen, aber als selbstständiger Künstler ist es normal, mit diesen finanziellen Unsicherheiten zu leben. Also gerade auch in Zeiten, in der die Kulturtöpfe immer kleiner und seltener werden. Aber ich halte das schon für ein Privileg, dass ich von dem leben kann, was ich seit meiner frühesten Kindheit immer mit dem größten Spaß gemacht habe. Und ich würde mit wenigen wirklich tauschen wollen. Ein größerer Wunsch wäre es, irgendwann einmal eine Oper zu schreiben oder auch mal wieder ein großes Orchesterstück. Und vielleicht ergibt sich in nicht allzu ferner Zukunft etwas in der Richtung. Vielleicht gehe ich auch wieder in die Lehre, Das würde zumindest das Problem der monatlichen Grundsicherung lösen. Aber je nachdem, wo so ein Job wäre, entstehen natürlich wegen der Kinder andere Probleme. Jetzt sind erstmal die Osterfeiertage und wir werden zusammen mit meinen Eltern und meinem Patenkind in unserem Haus an der Ostsee feiern. Und da werde ich wahrscheinlich nur kochen und lesen. Und vor allen Dingen werde ich versuchen, keinen einzigen Gedanken an Noten zu verschwenden.